herzlich willkommen zum Uncast Episode 514. Aufstand oder nur heiße Luft? Tja, die Bundeswehr sitzt künftig auf Matrix und Riot, zu Deutsch Aufstand, als Messenger. Jetzt hat schon mal abgesehen davon, dass das schon ein bisschen grotesk ist, ja, also wenn die Bundeswehr Riot nutzt, ne? aber auf jeden Fall habe ich das zum Anlass genommen, mal das zu auszuprobieren. Vielleicht zunächst mal, ich finde es ganz interessant und mutig auch von der Bundeswehr, dass sie so ein System einsetzt. Mag auch ein gewisses Prädikat geben, ja. Ich gehe mal davon aus, dass es da eine Sicherheitsüberprüfung gegeben hat, hoffe ich jedenfalls. Und von daher sagt man jetzt, okay, man nutzt jetzt in Zukunft nicht mehr StashCat, das war das System, was bis jetzt benutzt wurde, sondern eben jetzt dieses von Matrix, ja, und dabei werden tatsächlich eben die Matrix, ich weiß nicht, ob das eigene Server sind, ja, oder ob jetzt hier nur dieser Dienst Matrix genutzt wird, aber immerhin, es soll somit ja sichere Kommunikation unter den Behörden, auch innerhalb der Bundeswehr dann, möglich sein. Also das heißt, das ist schon eine gewisse Auszeichnung. Ja, Grund genug, wie gesagt, mal zu gucken, wie das hinhaut. Und ich mache das ja gerne eben aus Sicht von einem normalen Anwender. Und da muss ich sagen, war es leider nicht ganz so prickelnd. Ja, also ich habe das, ich habe mir mal geguckt, erstmal angeguckt hier, was es gibt an Clients. Und da wurde man erstmal überschlagen. Also zunächst mal Matrix, ja, als Dienst, ne? Also was sucht man nach Matrix? Sieht an matrix.org, okay. Das macht man dann den Account über den Client. Bei Riot ist der zum Beispiel auch vorausgewählt, ja. Ja, und dann liest man in den entsprechenden Gruppen, die es dort gibt. Übrigens, das ist eine sehr schöne Sache, da komme ich gleich noch dazu. Ein schöner Vorteil, diese Gruppen, Organisation. Ja, und dann liest man dort überall, ja, also am besten kein Account machen auf matrix.org, weil die total überlastet sind. Auf andere Server gehen. Und dann hat man schon das Problem, wie andere Server. Ja, genau, andere Server. Also jeder kann quasi einen eigenen Matrix-Server aufsetzen. Ja? Und deswegen gibt es auch viele. Nur welche vertrauenswürdig sind, das ist wieder eine andere Geschichte. Denn es ist eben mal so, dass gerade in Gruppen oder in Chats, die über diese Bridges geführt werden, das heißt also über Schnittstellen, die zu anderen Diensten gehen, nicht verschlüsselt gesendet wird. Also unverschlüsselte Kommunikation, zumindest was die Speicherung betrifft, ja, oder die Übertragung nach der Übertragung mit natürlich, so hoffe ich jedenfalls, ja, TLS beziehungsweise SSL. Und damit war es das dann. Keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Die kann man zwar aktivieren, beispielsweise man kann einen Gruppenchat machen oder einen Einzelchat, ja, und kann dabei die Verschlüsselung aktivieren, aber dadurch sind etliche Dienste nicht mehr nutzbar. Ja. Die eben nicht mit dem zur Verfügung stehen. Und dann ist natürlich auch vieles von den Vorteilen weg. Beispielsweise kann man sich über so ein RSS-Bot eine wunderbare Gruppe zusammenzimmern für einen selbst. Also da müssen gar keine Mitglieder drin sein, ja. Aber für sich selbst quasi, wo man dann ja, wichtige Nachrichten beispielsweise von Webseiten direkt in diese Gruppe gepostet bekommt, sodass man dann einen leichten Überblick hat, ja. Und kann die dann von da aus natürlich auch leicht teilen in andere Gruppen etc. Aber das geht natürlich nicht, wenn diese Gruppe verschlüsselt ist. Also muss sie unverschlüsselt aktiviert werden und damit dann eben ja auf totales Vertrauen zu dem Serverbetreiber wiederum abhängig. Das ist nicht toll. Auch nicht so toll ist, dass wenn man sowas macht, dass die grundsätzlich erstmal unverschlüsselt sind und dass man diese Verschlüsselung aktivieren muss. Auch das ist für Normalbenutzer oftmals undurchsichtig, aber was so richtig undurchsichtig ist, ist eben die Möglichkeit, dass man verschiedene Clients zur Auswahl hat. Und ehrlich gesagt, mir ist es auch nicht leicht gefallen. Zuerst mal dachte ich, nee, also Riot nehme ich mal gar nicht, ja, weil also ein Messenger, der sich Aufstand nennt, also nee, tut mir wirklich leid, damit bin ich nicht angesprochen, okay? Ich bin kein Aufständischer. Auch wenn das meine Lehrer immer gesagt haben, nein, ich bin kein Aufständischer. Die anderen Clients, die es gibt, sind aber gelinde gesagt durchschnittlich. Ja, also erstmal den Riot zum Testen installiert, okay. Ähnlich verhält es sich auch auf dem PC unter Linux beispielsweise. Auch dort ist der offenbar bekannteste im Riot, sowohl im Web als auch eben als Desktop-Version. Ich habe jetzt noch mit keinem anderen rumprobiert. Ich werde mal Neko ausprobieren. Das ist der einzige, der einigermaßen vielversprechend noch aussieht. Aber es geht mir halt auch um Video- und Audio-Chat. Und da kommen wir am nächsten Punkt. Das ist so einfach nicht möglich. Ich kann den auf dem Smartphone umständlich aktivieren, indem ich eine App innerhalb von Matrix dann aktiviere. Und dann wird mir das aber auch angezeigt, dass ich gleich in einem Audio- bzw. Video-Chat bin. Und auch das ist dann natürlich wieder ein bisschen komisch. Also ich will den nicht immer auflassen. Schalte ich den ab, wird auch das Widget, ja, Widgets sind es, genau, Widgets, wird das Widget ebenfalls wieder geschlossen. Ja, also bitte nicht verwechseln mit den Android-Widgets. Das sind Widgets für Matrix bzw. Riot. Ja. So, und ihr merkt schon, jetzt wird es langsam, aber sicher unübersichtlich. Und das ist auch hinsichtlich der Datensicherheit immer wieder ein Problem, dass man da keinen Überblick hat. Ja. Mal in der Matrix-Org-Gruppe angesprochen, wie es denn aussieht. Wie soll man denn rauskriegen, was ein sicherer Server ist und was nicht? Ne? Eine Trusted List gibt es noch nicht, wird aber vorgeschlagen, sollte man machen. Ne? Bei den Clients, okay, sieht es ähnlich aus. Und wenn man da ein bisschen nachbohrt, dann kommt halt oft auch wiederum so ein, wie nennt man das, so eine Abwehrhaltung, ja. Ja, auch bei den proprietären Diensten gibt es natürlich alternative Clients, nur man weiß halt davon nichts, ne, so, ne, hört sich schon wieder fast wie eine Verschwörungstheorie an. Aber ich sag mal so, ich würde mir wünschen, für Laien würde es einen inoffiziellen Linux-Client geben, gibt es aber nicht. Tja, also leider ist man da ein bisschen, naja, sagen wir mal, vor den Kopf gestoßen. Mag zwar durchaus sein, dass wenn man einen eigenen Kommunikationsdienst hochziehen will, dass man da wirklich dann gut beraten ist, denn da hat man wirklich guten Einfluss. Man kann seinen eigenen Server aufsetzen, den man aber auch dann natürlich auch selbst sicher halten muss. Ich drücke mal der Bundeswehr die Daumen. Und man könnte theoretisch auch seinen eigenen Client ohne Probleme programmieren. Da muss man keine drakonischen Vorgaben erfüllen, dass man den dann veröffentlichen darf oder überhaupt, dass man dort zugreifen kann auf das Netzwerk, sondern das darf jeder, das kann jeder, Naja, theoretisch kann es jeder, wenn er das dann programmieren kann, ne? Und eben, das sind die Stärken, aber es ist eben auch gleichzeitig eine super Schwäche, dass eben normale Nutzer hier vollkommen planlos sind und total abgeschreckt werden, ja, bei diesen ersten Schritten. Das Einzige, was man eben hier vielleicht positiv sagen kann, wenn man jetzt wirklich Riot herunterlädt, installiert, und dann kann man einfach einen Account anlegen. Übrigens auch gut, man muss noch nicht mal eine E-Mail-Adresse angeben, ist aber sehr zu empfehlen, sonst gibt es keine Möglichkeit, den Account zu recovern. Ja? Aber man müsste es nicht. Man kann einen Benutzernamen und Passwort vergeben, fertig. Ja? Das ist schon mal gut, aber wie gesagt, danach muss man eben auch einiges beachten. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an IRC. Und ich glaube, so arg weit weg ist dieser Vergleich auch nicht, denn es gibt zum Beispiel auch Plugins für IRC-Programme. Und was ich auch noch gern ausprobieren möchte, ist über die Shell mich anmelden über WeChat. Ja. Und das ist eigentlich ein IRC-Chat-Programm und dafür gibt es eben ein Python-Plugin. Wunderbar. Werde ich mir mal angucken und mal gucken, wie das da mit den Sicherheitsvorkehrungen ist. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, der einzige Vorteil, und das wollte ich vorhin schon sagen, der einzige Vorteil sind eben diese Gruppen. Die gefallen mir sehr gut. Also die öffentlichen Gruppen, da ist es auch nicht ganz so schlimm, dass die Nachrichten eben nicht verschlüsselt sind. Vorsicht, bei vielen Gruppen kann man auch einfach eine Vorschau sehen. Das heißt, andere Leute ohne Account, ohne alles, können öffentlich zum Beispiel lesen, was man selbst gerade reingeschrieben hat, wenn eben diese Gruppen offen sind. Das sollte vielleicht auch nochmal ein bisschen prominenter sein, dass man also überhaupt keine Kontrolle hat, wer das denn lesen kann. Das ist so, wie wenn man eben eine öffentliche Nachricht beispielsweise twittert. Ja, auch wenn das in einer Gruppe ist. Es gibt da natürlich Abstufungen. Man kann auch eine Gruppe verschlüsselt machen, wie ich schon gesagt habe, nur dann hat man eben diese Einschränkung, wo ich eben schon gesagt habe, mit den Widgets und Bridges. Also die Brücken sind meiner Meinung nach nur rein theoretisch. Es soll eine E-Mail-Brücke geben, die habe ich noch nicht gefunden. Schade eigentlich, weil das wäre das einzige Interessante noch gewesen, wenn man also direkt mit Leuten chatten könnte über diese E-Mail-Brücke. Ist wohl nicht aufzufinden, jedenfalls nicht auf dem Matrix-Org-Server. Komisch. Ich habe ja letzte Woche schon mit OxCoy rumgemacht und der ist auch drauf geblieben. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe es probiert, es geht tatsächlich. Man kann jeden mit E-Mail-Adresse erreichen. Von daher ist das für mich eigentlich der ultimative Fallback-Messenger. Das heißt, wenn sonst nichts funktioniert, kann man immerhin noch über diesen chatten, wenn man sich denn unbedingt sträubt, eine Mail zu schreiben jemanden. Ne? Das weiß ich auch nicht warum, aber okay. Ja, so ist das. Von daher, also der Matrix, der Riot-Client wird auf meinem Smartphone wohl nicht draufbleiben. Der wird wohl runtergeschmissen werden. Auf dem Computer werde ich meinen Account erstmal noch lassen, weil ich dort eben, wie gesagt, auf diese Gruppen ganz gut zugreifen kann. Ja. Und ich werde mir auch noch mal den Neko Client angucken, ja, ist der einzige Client, der mich noch optisch anspricht. Sofern es den für Linux gibt, das weiß ich jetzt noch nicht mal auswendig. Da muss ich erst mal gucken. Ne? Aber gut, wie auch immer, es ist nicht der Chatdienst, den ich jetzt zurzeit jemandem wirklich empfehlen kann. Vor allem nicht, wenn der wenn er überzeugt werden muss, du komm doch auf das, weil es gibt hier überhaupt nichts, was nicht jeder anderen Chat-Dienst auch kann. Im Gegenteil, Video-Audio-Chats sind hier mega kompliziert zu machen. Ja. Auch wenn ich schön finde, dass man dieses per Jitsi machen kann, ja, das finde ich okay. Nur der Weg, wie das geht, ist einfach zu kompliziert. Da muss ein Button sein, ja, und da muss man draufklicken und dann muss der Videochat starten. So einfach ist das, ja. Wenn man zuerst ein Widget aktivieren muss, das dann wirklich aktiviert ist und einem anzeigt, zumindest suggeriert, okay, jetzt ist der Videochat aktiviert. Ja. Und den kann man auch nicht deaktivieren. Wenn man den deaktiviert, ist das Widget wieder draußen. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Ja. Und von daher kann ich das nicht empfehlen. Ja. Jemanden, der einfach nur einen Chat, jemand, der einfach nur chatten will. Ja. Also ich habe ja schon Überredungskünste. Ja. Deswegen kann ich auch Laien benutzen und so. Ja. Aber also, das würde ich mich nicht trauen, zu versuchen, jemanden zu überreden, auf Matrix beziehungsweise Riot Messenger zu wechseln. Das wäre doch eine harte Prüfung. Nun gut. Jetzt komme ich mal zu was ganz anderem. Python auf Android. Da ist mir was aufgefallen die Woche, das finde ich schon lange überfällig. Ja. Und zwar, die Firma Beware will jetzt die App-Entwicklung mit CPython ermöglichen. Ja. Das finde ich sehr schön, darauf warte ich schon geraume Zeit, denn ich finde es einfach abstoßend, dass Java die Programmiersprache für Android ist. Das ist für mich geradezu absurd, so eine verbuggte Non-Open-Crap-Plattform. So, sorry für an alle Java-Entwickler, aber so sehe ich die Sache, ja. Hier zu nehmen für ein freien System zu programmieren. Und ich hatte schon von Anfang an ein flaues Gefühl im Magen, wenn Oracle hier so ein System beherrscht. Und siehe da, die Rechtsstreitigkeiten finden ja immer noch statt. Sie sind ja jetzt vor kurzem wieder neu aufgeflammt. Ja, Oracle gegen Google wegen der Nutzung der API. Also, ich meine, das ist schon ein starkes Stück, aber das wäre eine abendfüllende Sendung an einer anderen Stelle vielleicht, ja, sich darüber zu auszulassen, was das bedeutet, wenn eine API geschützt werden kann, dann ist Open Source ad absurdum geführt sozusagen. Deswegen Python. Python ist die Sprache, in denen viele professionelle Entwickler arbeiten. Und deswegen wäre es natürlich auch die Sprache gewesen, die von Anfang an meiner Meinung nach mit Android genutzt werden sollte. Ja, das hätte statt Java eigentlich die Sprache sein müssen. Ganz einfach. Wenigstens geht es jetzt langsam rund. Es werden jetzt hier Bestrebungen in Gang gesetzt, dass eben CPython auf Android übertragen wird. Und damit dann Apps entwickelt werden können. Ja. Meiner Meinung nach eine schöne Entwicklung. Ich lasse es, ich tue den Beitrag hier mal verlinken und dann könnt ihr hier das vielleicht selbst mal lesen, was damit gemeint ist. Ganz coole Geschichte, meiner Meinung nach. Heute gibt es noch wieder ein paar New Way News, aber die werde ich so mit einflechten, ja. So immer mal wieder zwischen anderen Themen. Das New Way P40 bekommt ein Kamera-Update und ein neuer Voice Assistant namens Celia. Also, hey Celia, erweckt dann quasi den Huawei-Assistenten im P40. Auch nicht schlecht. Und damit wird das nächste Kapitel abgeschlossen zur Migration von Google zu Huawei. Und das Update wird ist eigentlich schon in der Auslieferung. Ja. Natürlich dauert es immer noch, bis alle dann das bekommen. Zum Glück geht es ja auch relativ fix mittlerweile, ja, ganz klar, weil nämlich auch Huawei diese Updates jetzt ausliefern kann ohne Google. So passiert es. Auch hier das Huawei Mate 30 Pro, Mate 30 Pro und Mate 30 5G bekommen eben jetzt auch das EMUI 10.1.0.132. Und das geht also dann auch relativ fix jetzt. Also könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten, wenn ihr so ein Gerät habt, dass ihr bald wieder neue Software bekommt von Huawei. Seht ihr, hat auch alles sein Gutes. Die Updates fließen jetzt ohne Ende. Nicht schlecht. Wer hätte es gedacht? Google Play Music verabschiedet sich wohl jetzt endgültig. Das Ende ist nah. Ja, nachdem es jetzt die Option gibt, die Songbibliothek auf YouTube zu transferieren, war es das dann wohl? Ja, da sind sich eigentlich die Medien richtig einig mal, ja, dass jetzt eben das Ende von Google Play Music bevorsteht. Tja, es war ja abzusehen, also man muss das hier niemand jetzt, brauchst du schon jemanden mehr zu wundern. Ich habe schon seit einiger Zeit gewechselt. Warum? Ganz klar, weil eben Google Play Music nicht mit Amazon Echo zusammenarbeitet, mit den Echo-Diensten, ja, und natürlich auch in Zukunft eben nicht mehr mit Honor und Huawei funktioniert. Von daher bin ich auf Spotify umgestiegen. Aber auch dieser ist immer wieder in meinem Fokus als Alternative vielleicht zu Spotify. Aber bisher geht's eigentlich mit Spotify. Ja, es gibt ein paar kleine Querelen, das muss ich auch sagen, mit dem Android-Client. Der läuft meiner Meinung nach nicht so richtig rund. Es sind immer mal wieder ein paar Kleinigkeiten, schwer zu erklären. Ja, manchmal ist er zu langsam, dann kommt ein Update, dann geht das wieder. Dann sind andere Dinge wieder problematisch. Also so 100% glücklich bin ich mit dem Client auch nicht. Aber das muss ich auch sagen, also wesentlich besser als das, was ich letztes Mal probiert habe, bei YouTube Music erlebt habe. Ja. Auch das Soundangebot ist normalerweise okay bei Spotify, ja. Bei YouTube habe ich gemerkt, verschwinden ständig Songs und das kommt daher, weil die natürlich auch abgeloadete Songs mit da reinnehmen, ja, und die kann derjenige, der sie abgeloadet hat, einfach wieder löschen und dann verschwinden die auch hier in der Playlist. Ich habe einige Playlists mir erstellt und was dann passiert ist, dass täglich Musikstücke verschwunden sind, also inaktiv gesetzt wurden, die man dann eben nicht mehr nutzen konnte, weil sie eben gelöscht wurden. Im Prinzip Frust pur. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt verbessert hat, geändert hat. Ich denke schon, dass es ein bisschen besser geworden ist, weil es ja auch jetzt der Dienst Nummer 1 ist und eben Google Play Music abgeschafft wird. Aber okay, so wie ich das lese hier an vielen Bereichen, in Kommentaren, im Internet und so weiter, muss ich sagen, sind die Leute mit dem YouTube Music doch nicht so zufrieden, wie sich das Google vielleicht vorgestellt hat. Ist es eigentlich jetzt immer möglich, dass auch abgeloadete Songs auch bei YouTube genutzt werden können? Das heißt, also ich meine jetzt nicht, wo man bei YouTube hochgeladen hat, sondern es gibt Leute, die haben eine Songbibliothek von, ja, Zehntausende von Songs auf Google Play Music hochgeladen. Und kann man das jetzt bei YouTube auch machen, YouTube Music oder wie oder was? Ja, das scheint so eine Funktion zu sein, die offenbar so in Vergessenheit geraten ist. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Nun gut, ich komme mal weiter. Neue Fire HD 8 Tablets kommen. Ja. Amazon hat die angekündigt und man sieht auch schon die ersten Webseiten-Einträge bei Amazon USA. Interessant, die sollen jetzt also demnächst erscheinen. Und das Update ist meiner Meinung nach ganz interessant. Jetzt haben die wenigstens mal, also ich rede jetzt nur von dem HD8 Plus. Das HD8 ist genau dasselbe Low-End-Rotz, muss ich sagen, wie das Vorgängermodell. Ja. Das HD8 Plus ist schon mal insofern interessant, da muss man ja schon bei Amazon froh sein, das ist zwar wirklich schade und Schande, ja, aber 3 GB RAM, boah, also das ist wirklich für Amazon-Geräte schon super, ja, für die Fire-Tablets. Hat eben ein 8 Zoll Display, klar, zwei Kameras, zwei mit 2 Megapixel jeweils, also vorne und hinten, Selfie-Kamera, für Videochat natürlich, 2 Megapixel ist okay, Back-Kamera natürlich nicht, ja, die Rückkamera, das geht natürlich nicht, aber okay, ist ein Tablet, damit macht man keine Bilder, ja. 12 Stunden soll das Ganze halten, dann wird das Ganze für etwa 110, ich nehme mal an, dass in Deutschland 119 Euro kosten wird. Ja. Kommt es auf den Markt und also ab diesem Preis. Ne. Es gibt eine Version mit 16 GB, Entschuldigung, 32 GB und 64 GB. Kann man also auswählen, welche man dann eben haben möchte. Ja. Ich finde es also, wie gesagt, mal interessant. Komischerweise, es ist wieder mal sehr interessant, ne? Wenn so ein neues Huawei kommt, ja, ein neues Honor-Gerät, ein neues Huawei-Gerät, dann wird in jedem Artikel darauf hingewiesen, dass das Gerät ja gut ist, ja? Aber es hat ja keine Google Play-Dienste, ne? Und dann wird noch vielleicht, oder meistens wird noch so mitleidvolle Dinger gemacht, damit dürfte es keine Chance haben auf dem Markt. Okay, also die Fire Tablets haben ebenfalls keinen Play Store App, keinen Play Store, keine Google Services auf dem Amazon Fire Tablet. Schon von Anfang an nicht. Amazon hat seinen eigenen App Store und fertig. Ja. Und komischerweise steht das nirgends drin hier. Steht nirgends drin. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Steht doch mit Fire OS und so weiter. Okay, ne? Amazons Fire OS auf Android, ne? Und das war's. Ne? So. Aber keine Warnung wie bei Huawei oder so, ne? Ich meine, nicht, dass man das machen müsste. Bitte bei Huawei auch weglassen, weil das ist uninteressant für den Konsumenten eigentlich, ja? Denn man kauft das Gerät für das, was es kann, ja? Und so sieht man das bei Amazon auch und so könnte man es eben auch bei Huawei sehen, ja? Es gibt nichts, was man als Kunde jetzt nicht erfüllen könnte an Funktionen, nur dass man vielleicht die Apps andere sind, die man nutzt. Aber egal, gut, wieder eine Sache für eine längere Diskussion, von daher. Blöp. Okay, Google verliert jetzt nach und nach Leute aus der Pixel-Division. Das Hardware-Team von Google löst sich so langsam auf, was die Pixel-Geräte angeht. Wundert mich nicht nach den anhaltenden Flops, ja, die jetzt hier bei den Pixel-Geräten in den letzten Versionen aufgetaucht sind. Jetzt hat's wieder einer erwischt. Und zwar, also Moment, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass in den vergangenen Monaten einige Pixel-Team, naja, sagen wir mal, maßgebliche Mitarbeiter, sogenannte Executives, ja, rausgegangen sind, weggegangen sind aus dem Projekt. Und jetzt hat es eben auch der gemacht, der für die Kameras verantwortlich ist. So sieht's aus. Die Pixel-Kamera, der Pixel-Kamera-Verantwortliche sozusagen, Mark Levoy, ja, Ingenieur, der ist jetzt abgedüst und lässt das Google-Team da alleine. Und mittlerweile fragt man sich echt, was ist da los? Gut, ich meine, für mich ist Pixel ja seinem Pixel 3 mausetot, ja, definitiv. Und das, was jetzt hier noch an ja, Resten vorhanden ist, von diesem Geist eines Google-Only-Phones, das tut sich jetzt auch langsam in Luft auflösen. Ja. Und von daher, mich wundert es ehrlich gesagt nicht mehr, dass hier jetzt ja, die Leute flüchten, ja, von diesem Projekt. Ich befürchte, dass das neue Pixel, das jetzt bald erscheinen wird, preislich in der Nähe von dem vom neuen iPhone sein wird. Und dann, also so, sollte ja eigentlich ein günstiges Handy sein. Das neue iPhone ist ja das günstige iPhone sozusagen. Ich glaube, dass das preislich so in etwa sein wird. Und damit, ja, also ganz ehrlich, zu dem jetzigen Zeitpunkt würde ich mir lieber ein iPhone kaufen als ein Pixel 4a. Definitiv. Ja, also ich habe den Schrott langsam satt, den Google mit der Pixel-Serie ausliefert. Und das geht schon mal gar nicht. Aber zum Glück gibt es ja noch vernünftige Firmen, ne? Wie Redmi beispielsweise. Redmi, das 10X, das ist jetzt vorgestellt worden, offiziell. Und im Laufe der Präsentation also der offiziellen Präsentation von dem Dimensity 820 Prozessor von MediaTek. Die haben nämlich dann eben Xiaomi auf die Bühne eingeladen, dass sie dann ebenfalls hier ihr neues Produkt zeigen können, welches eben diesen MediaTek-Prozessor nutzt. Und tatsächlich ist es dann eben das Redmi 10X gewesen. Ja. Jetzt habe ich hier das Telefon, das Mikrofon mit dem Ellenbogen noch drangsaliert. Ja. Irgendwie kämpfe ich gerade. Ich kann nicht mehr sitzen hier. Ja. Meine Güte. Also der Dimensity 820-Prozessor ist nicht der größte Prozessor, der High-End-Prozessor von MediaTek, sondern im Mid-Range-Bereich angesiedelt, ist aber so leistungsstark, wie noch vor kurzem die High-End-Prozessoren von der Konkurrenz. Ja. Also hier wird der Snapdragon 765G deutlich überboten von der Leistung her. Ist also deutlich schneller der Dimensity 820 Prozessor. Und entsprechend wird das dann eben auch bei dem Redmi 10X zum Tragen kommen. Ist übrigens ein 5G-Prozessor. Ja. Und da ist einiges auf, oder da kann man einiges erwarten von diesem Gerät. Ja. Mich wundert es, dass hier ein Mid-Range-Prozessor allerdings verbaut wird in dem Redmi 10X. Wenn ich nämlich hier dieses so diese Leistungsdinger sehe, die Leistungsdaten wären ansonsten High-End-Prozessor für das Gerät auch nicht so schlecht gewesen. Aber okay, wir wissen ja, Redmi ist die etwas günstigere Marke von Xiaomi. Ne? Also so eine Subbrand, ne? Und da wird dann eben gespart, wo es geht. Also die Daten vom Prozessor selbst sind natürlich sehr beeindruckend. Da kann bis zu 16 GB LPDDR4 RAM ansprechen. Ja. Auflösung 2520x1080 HDR10 Plus mit 120 Hertz wäre alles möglich. MediaTek MiraVision ist integriert, ebenso wie auf dem Chipsatz GLONASS, GPS, Baidu und Galileo, also vier Satellitensysteme. Da ist man also überall gut mit bedient, vor allem das Galileo ist ja extrem genau. Und von daher ist das schon ein Prozessor, der für das Geld wirklich sehr, sehr gut ist. Und das könnte eventuell auch für MediaTek bald interessant werden. Ja, da komme ich gleich noch dazu. Also das Redmi 10X wird deswegen jetzt auch schon als neuer Midrange King gefeiert. Ja, und beeindruckende Leistungsdaten von 415.672 Punkten bei AnTuTu. Ja, das ist nicht schlecht. Zum Vergleich momentan führt diese Liste in den Midrange-Geräten das Huawei Nova 7i ein mit dem Kirin 810 und der hat 308.853 Punkte. Also ist dieses Redmi 10X sogar noch deutlich schneller als der Kirin 810 Prozessor. Von den Snapdragon wollen wir erst gar nicht sprechen mehr. Die sind schon weit abgehängt. Ja. Unfassbar. Also so schlecht wird das Ding nicht werden, sage ich mal. Ja. Ansonsten müssen wir noch warten, bis weitere technische Daten natürlich klar auftauchen. Ja. Es wird spekuliert, dass es eben auch von den Kameras her sehr gut ist, aber das werden wir dann sehen. Ich werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Oppo will jedenfalls auf den europäischen Markt jetzt drängen. Ab sofort, also was heißt ab sofort, ab diesem Monat möchte Oppo hier auch in Europa Geräte verkaufen. Ist natürlich ein interessanter und kluger Schachzug von Oppo, jetzt als, naja, sozusagen als Lückenfüller für Leute, die jetzt eben doch sagen, oh mein Gott, Huawei und Honor hat keine Google Services mehr drauf. Oh mein Gott, was mache ich denn nur? Ich will doch meine Crap-Apps weiterhin benutzen, ja. Gut, wenn die Leute natürlich, klar, die werden sich kein Huawei kaufen, auch wenn die Dienste noch so viel besser sind als die von Google. Trotzdem, klar, wird es dann natürlich auch andere Gründe geben, vernünftige Gründe, beispielsweise man braucht unbedingt eine App, die es eben so nicht gibt, wobei das wird sehr selten sein in der Zukunft, auch jetzt ist es schon ziemlich selten, es gibt eigentlich so gut wie jede App, wenn man denn will, auch für das Huawei, für die Huawei OSs, aber okay, gut, ich kann es verstehen, manche wollen das einfach kein Problem haben, deswegen gibt es auch immer Leute, die sagen, nee, ich will hier überhaupt kein Problem haben, ich kaufe ein iPhone, so, das ist alles, alle Apps für mich vorhanden, fertig, gut, alles klar, so. Kann ich auch verstehen, ist in Ordnung. Aber Oppo sagt natürlich hier, okay, also die Leute, die ein günstiges Gerät suchen, aber unbedingt die Google Services möchten, die haben jetzt eigentlich nur noch Xiaomi als Auswahl, wo so in den direkten Geschäften sind, okay, das OnePlus vielleicht noch, ja, wobei das ja auch wieder sehr, sehr teuer ist. Und da ist natürlich Oppo geradezu prädestiniert dazu, dafür. Die haben günstige Geräte, können noch Google Services mitliefern, noch, mal sehen, wie lange noch andere chinesische Firmen das können. Ich würde mich da nicht drauf verlassen, dass es immer geht. Aber jetzt haben die dann eben die Möglichkeit, in Europa das anzubieten und so soll es denn auch sein. Die ersten Geräte werden bei Vodafone wohl verkauft werden. Schade, dass sie nicht frei verkäuflich sind. Das wird aber sicherlich auch bald kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und hier sind vor allem natürlich die 5G-Smartphones im Mittelpunkt von Oppo, die von wirklich sehr günstig bis zu ordentlich günstig gehen. Ja. Also teure Geräte gibt es da eigentlich nicht, denn so leistungsmäßig gesehen sind die immer ganz gut. So, was haben wir denn hier noch? Ja, genau. Nachricht aus China. Ja, 50 Millionen 5G-Nutzer. Damit ist China die Nummer 1 der Welt, was 5G betrifft. Und mich wundert das nicht. Und gleichzeitig ist das auch wieder ein Zeichen dafür, dass moderne High-End-Tech aus China kommt. Dass Trends in China und anderen asiatischen Ländern gesetzt werden, dass diese Sachen in Zukunft hauptsächlich aus der asiatischen Region kommen. Ja. Das kann man, glaube ich, sagen. Wundern tut es mich aus dem Grund nicht, weil ich ja schon seit Jahren mitverfolge, wie Europa komplett den Anschluss verliert an technologische Hochentwicklung. USA hat die ganze Zeit hier die Nase noch vorn gehabt. Das hat sich in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren geändert. Ja, ging es Richtung China. Das schmeckt jetzt Trump und Co. eben nicht. Deswegen auch diese Erpressung von China, diese Erpressung von den Firmen wie eben Huawei, und das sieht man eigentlich relativ deutlich, sozusagen so ein Strampeln, ja, für das Unvermeidliche noch ein bisschen rauszuzögern, dass man die Hosen eben doch ausgezogen bekommt, fertig. Ja, wie so ein Baby, wo strampelt, ja, kriegt aber trotzdem noch die Windel gewechselt, geht halt nicht anders. So, deswegen wundert es mich, wie gesagt, nicht, dass 5G hier, die neue Technologie, eben hier auch groß ankommt in China. Bei uns hat man auch viel kaputt gemacht durch die Presse über diese Probleme mit Huawei übrigens, was natürlich immer noch vollkommen an den Haaren herbeigezogen ist. Es gibt keinerlei Beweise dafür. Ja, es sind Spekulationen. Das sind fast schon so Theorien, so Verschwörungstheorien, bloß dass die made in USA sind oder made by US Government. Ne? Das ist schon ziemlich traurig. Aber naja, klar, dass unsere Politiker darauf reinfallen, ist klar, die haben ja vor Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, ich sage ja nur Neuland und so weiter. Ne? Das ist leider eine blöde Geschichte jetzt. Also Europa kann nur zugucken, wie wie USA und China sich jetzt da streiten und die Technikhoheiten aufteilen, ja. Also wenn ich jetzt die Beratung übernehmen würde, würde ich sagen, ja, halten wir uns an China, denn China wird den Technologiekampf gewinnen. China wird den Technikkrieg gewinnen. Das steht fest. Also wer das bezweifelt, der hat den Bezug zur Realität verloren oder schwelgt in patriotischen Träumen, dass die USA die führende, große, beste Nation bleiben für immer und ewig. Ja. Aber mit der Realität hat das nichts zu tun, zumindest nicht im Technikbereich. Ja, und hier wird es entschieden werden. Nicht bei 5G oder so, ja, aber man sieht den Trend allgemein. Die Prozessoren werden sich verlagern, zum Beispiel die Produktion der Prozessoren nach China. Und Trump sei Dank. Ja, denn Trump hat es angestoßen. Ja. Huawei hat ja schon vor Monaten einen Vertrag geschlossen mit der Firma SMIC. Das ist eine chinesische Firma, ach was, ne? Um Prozessoren herzustellen für die Geräte von Huawei. Und da ist auch eben schon ein Gerät mit einem SMIC-Prozessor im Verkauf. Ja. Das war sehr vorausschauend, denn es ist jetzt tatsächlich so passiert, was viele schon vermutet hatten, dass die USA jetzt dem bisherigen Zulieferer von den Huawei Kirin Chips verbietet, Chips an Huawei oder für Huawei zu produzieren. Mhm. So schnell kann das gehen. Ne? Also, ne? Erpressung ohne Probleme. Ne? Ihr macht das, was wir sagen, und ihr dürft gar nichts mehr verkaufen. Ne? So ganz einfach. Also ich habe das ja schon mal gesagt. Ne? Dieses Ding mit US-Technologie darf nicht verwendet werden. Ne? Das ist, also, was ist das? Das ist sowas von krass, ja, diese Idee. Dann dürfte Deutschland, könnte dann sagen, also die amerikanischen Firmen dürfen jetzt keine Autos mehr bauen, ja, weil das ist deutsche Technologie. Wir haben zu bestimmen, ob die das dürfen oder nicht. Ja. Also so verrückt ist es. Und naja, okay, wie auch immer. Lassen wir das. Es ist so, dass SMIC jetzt schon mal einen riesigen Finanzschub bekommen hat, ganz einfach deswegen, weil durch die Verbindung mit Huawei und der bevorstehenden Abspaltung von TSMC ist es, glaube ich, oder ja, doch, TSMC, wird also noch mehr Aufträge an SMIC gehen, das dürfte feststehen. Auch ST Electronics wird davon profitieren und natürlich MediaTek. Das sind alles chinesische Firmen und die werden die Prozessoren der Zukunft herstellen. Ja, und nicht mehr Qualcomm. Nicht mehr. Die werden nicht mehr Snapdragon lauten. Bald wird Snapdragon ein Ausnahmeprozessor sein. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern, aber auch andere Firmen werden sicherlich dann Abstand nehmen von Qualcomm und sich mehr Richtung MediaTek und eben SMIC und so weiter hin bewegen. Ne? Also der Kirin 710A, der jetzt von SMIC produziert wird, statt von TSMC, ist nur der Anfang gewesen und keine Minute zu früh, muss man sagen. Hier hat mit harten Bandagen gekämpft. Zunächst mal hat eben die USA diesen Sale-Ban ausgedehnt, und zwar auf ein Jahr. Das heißt, ein Jahr bleiben diese Ausnahmeregeln auf jeden Fall noch bestehen zu oder gegen Huawei. Zusätzlich wurden eben die Regeln verschärft, dass tatsächlich eben auch die Firma TSMC beispielsweise keine Prozessoren mehr ausliefern darf. Und ich habe jetzt das Gefühl, also so langsam ist jetzt Schluss mit lustig. Ja? Langsam ist jetzt Schluss mit lustig. Denn es steht jetzt in der chinesischen Presse auch drin, und das kann man wohl als Fakt nehmen, weil, es wird ja immer gesagt, die chinesische Presse schreibt das, was die chinesische Regierung will, und die chinesische Presse schreibt, dass China Gegenmaßnahmen vorbereitet. Also China will jetzt Vergeltung üben. Und ehrlich gesagt, das ist überfällig. Da bin ich voll dafür, dass China jetzt knallhart dagegen schießt, ja, und jetzt mal den USA klar macht, Leute, jetzt reicht's aber. Ja. Ihr wollt unsere Wirtschaft schädigen, wir machen euch kaputt. So, ganz einfach. Klar, das wird auch Auswirkungen wiederum auf China haben, so wie es immer ist. Ja, das ist ja das Dumme, was der Trump gerade macht. Der will China schädigen und schädigt amerikanische Firmen gleich mit. Ja, dumm, dumm, dumm, dumm, dumm. Aber wenn es dann hier hart auf hart kommt und China zurückschlägt, klar, dann werden auch chinesische Firmen durch diesen Blödsinn nach unten gezogen, klar. Aber dann wird's für die USA ganz böse. Die USA hat momentan, dank der Corona-Krise, eine der größten Wirtschaftskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Oder ne, seit 1900, wann war es? 14, glaube ich. Ja? 1920, weiß nicht mehr genau, wann war denn das mit dieser, mit dem Wirtschaftskrise? Also, ne? Von Anno Dubak. Größte Wirtschaftszusammenbruch. Ich wäre mal ein bisschen vorsichtig jetzt, wenn ich in der amerikanischen Regierung wäre, mit solchen Geschichten, weil wenn bestimmte Bereiche sanktioniert werden von China, ja, dann werden die noch nicht mal mehr ein Funkgerät für ihr Militär haben, die Amerikaner. So arg sind die angewiesen auf Elektronik, auf billige Elektronik aus China. Somit wird wohl China auch, oder so steht es zumindest in der Global Times, China ist bereit, Apple, Qualcomm, Cisco und Boeing ins Visier zu nehmen und entsprechend dort Sanktionen zu verhängen als Gegenschlag zu den US Huawei-Bands. Bei Apple dürfte es klar sein, man kann Apple, also iPhone beispielsweise, als nicht vertrauenswürdige Technik erklären. Das geht ganz einfach in China, ja. Und dann darf es kein offizieller mehr nehmen. Man kann auch den Verkauf von des iPhones verbieten in China, das ist auch kein Problem. Ebenso gibt es auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel chinesische Firmen angehalten werden, keine Qualcomm-Prozessoren, also keine Snapdragon-Prozessoren mehr zu verbauen, und dann werden einige Firmen selbst ohne Zwang liebend gern umschwenken, ja, auf Prozessoren aus China. Ja. Somit verliert dann Qualcomm und die USA viele Dutzende von High-Profile-Kunden, das heißt also Kunden, die wirklich Stückzahl nehmen, kann man vergessen. Die Firmen können dann, wenn das China wahr macht, kann Qualcomm pleite machen. Kann Qualcomm auf jeden Fall jetzt schon Konkurs anmelden, ist vorbei. Sobald die das entscheiden, ist es vorbei. Da werden sie sich nicht mehr davon erholen. Corona hin, Corona her. Das hat damit nichts mehr zu tun. Cisco, gut, ich weiß nicht, Cisco ist eh schon nicht so stark vertreten, meiner Meinung nach, in China, weil die natürlich ganz klar, es wurde ja schon nachgewiesen, dass die US-amerikanischen Geheimdienste über Cisco-Geräte spionieren können. Also das, was man Huawei vorwirft, ist eigentlich erwiesen schon bei Cisco-Routern. Ja. Boeing, das ist eine interessante Sache. Ja. Also da wurde gesprochen drüber, dass offenbar alle Bestellungen bei Boeing gestoppt, gecancelt werden sollen, falls das tatsächlich hier umgesetzt wird, was die Amerikaner jetzt hier gesagt haben. Also falls das wirklich diese Verbot von Prozessoren ausliefern in Kraft tritt, ja, dass dann alle Bestellungen bei Boeing gecancelt werden. Und ich weiß zwar jetzt nicht genau, aber ich glaube, die haben sowieso schon Probleme, auch wegen der Corona-Krise. Dann gibt es noch diesen Skandal, wo die Boeings reihenweise vom Himmel gefallen sind. Und ich denke, wenn hier diese Großbestellungen, die momentan offen sind, wenn die gecancelt werden aus China, dann war es das mit Boeing. Und noch was, Europa kann sich dann freuen, weil dann wird wahrscheinlich Airbus den Zuschlag bekommen. Das heißt, Europa wird dann gestärkt werden und Boeing wird wohl dann, ja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, Boeing wird dann wohl nicht mehr in der Form weiter existieren, ja. Weiß nicht, ob sie dann vielleicht noch staatlich subventioniert werden und vielleicht als Rüstungskonzern am Leben erhalten werden, aber in der Zivilluftfahrt werden die dann keine Rolle mehr spielen. Ja, also, Ich warte drauf, ja, und ich finde diese Antwort auch richtig, weil was die USA hier mit China macht, ist schlicht und ergreifend Erpressung. Huawei ist meiner Meinung nach hier ein Bauernopfer, ja, das allerdings von den USA vorgeschoben wird, ja, und hier wird alles ausgelassen, ja, in diesem Handelskrieg an Huawei. Also kurz mal, warum gibt es einen Handelskrieg? Die USA möchte bessere Verträge, Handelsverträge mit China haben. Jetzt wird hier die größte chinesische IT-Firma ins Ziel genommen und versucht, diese kaputt zu machen, ja, was bisher nicht gelungen ist. Tja. Und als Druckmittel sozusagen, um China zu sagen, so entweder ihr macht das jetzt oder wir machen euch kaputt, wir machen IT kaputt in China. Ja, nur dass es eben hier ein bisschen verhallt, aus dem Grund, weil natürlich China weiß, also Huawei wird nicht umgehen. Huawei könnte auch überleben, wenn sie nicht mehr ein einziges Gerät außerhalb China verkaufen würde, könnte Huawei trotzdem noch überleben. Ja, so sieht's aus. Von daher ist das Ganze eine Lachnummer, ja, die sich eben auch nur so ein Clown im Weißen Haus ausdenken kann. Ne? Aber entsprechend freue ich mich ganz ehrlich gesagt, auch wenn China jetzt knallhart hier zurückschlägt Richtung USA dass dann eben hier auch mal gezeigt wird, dass die USA eben nicht alles ungestraft machen kann, was die hier so abziehen. Gut, also es wird noch rund gehen, ja, in diesem Bereich ganz klar. Von daher schon mal eine Popcorn rausholen und dann wird man mal sehen, was hier passiert. Es wird noch eine sehr spannende Sache sein und wir leben hier in einem technologischen Umbruch, ja, die gerade wird die alten Tech-Saurier USA werden gerade abgehängt von der neuen aufstrebenden Technikmacht China. Und ich kann nur inständig hoffen, dass Europa sich für die Richtigen entscheidet und den technischen Vorsprung hier im Auge behält, ja, den China bekommen wird. Über den Einfluss hinsichtlich Menschenrechte beispielsweise, das dürfte klar sein, wenn man mit einem Partner wirtschaftlich verbandelt ist, dann kann man auch Einfluss nehmen. Wenn man das nicht ist, kann man auch keinen Einfluss nehmen. Gut, damit komme ich mal zu den Community-Sachen. War diese Woche nicht allzu viel los. Eins davon hatte ich schon in der Rios Wochensicht gesagt. Moment mal. Wo war's denn? Ah, ich glaube hier, das war auch noch diese Woche, oder? Moment. Ja, ich glaube, das war auch noch diese Woche. Und zwar hat der Chris hier gepostet einen Artikel des IT-Sicherheitsgesetz. Regierung streicht Passagen zu Darknet und Passwörtern. Also offenbar soll jetzt doch keine Passwortherausgabe, eine generelle erfolgen. Das wäre schon mal eine schöne Sache. Allerdings möchte ich da erst noch was Offizielles. Momentan ist es leider so, dass in der gesamten Berichterstattung Corona im absoluten Mittelpunkt steht. Auch in der Tech-Berichterstattung. Von daher fällt momentan viel unter den Tisch, das, was ich befürchtet habe. Aber offenbar haben die hier bei der Passwortherausgabe nicht gepennt. Das wäre mal eine positive Nachricht. Ja. Auch ein Grund für weiteres Popcorn rausholen, also nicht nur die Sache Huawei China gegen USA Qualcomm, sondern auch eine Sache Microsoft gegen Berliner Datenschutzbehörde. Microsoft hat tatsächlich die Berliner Datenschutzbehörde abmahnen lassen. Stellt euch das mal vor, eine Abmahnung haben die geschickt. Ja. Man soll eben das Unternehmen fordert die Behörde auf, unrichtige Aussagen so schnell wie technisch möglich zu entfernen und zurückzunehmen. Das wird lustig. Also auch da große Portionen Popcorn schon mal bereitstellen. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich hier, dass hier die Berliner Datenschutzbehörde sich nicht kleinkriegen lässt und vielleicht sogar umgekehrt eine Abmahnung gegen Microsoft raushaut, ja, weil sie eben möglicherweise diese Software nicht genug absichert, ja, aber das wird sich dann zeigen, wie das jetzt heraus, was da jetzt herauskommt. Aber ich bin eigentlich ziemlich guter Dinge, dass sich die Datenschutzbehörde da keine großen Sorgen machen muss wegen der Abmahnung. Und was hat die Datenschutzbehörde jetzt hier vorgeworfen? Und zwar, dass eben die Videokonferenzen das Risiko bergen, unbefugt auch im Auftrag von dritten Mitgehörden aufgezeichnet zu werden. Ja. Es geht dabei um Zoom. Es geht dabei um Teams und Skype. Ja. Die zwei sind hier genannt. Ja. Und das findet natürlich jetzt Microsoft nicht besonders toll. Also, bin gespannt, wie das weitergeht, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da sich die Datenschutzbehörde groß Gedanken machen muss. Ja. Und naja, vielleicht ist das auch hier ein letztes Aufbäumen, ja, denn die Geschäftskunden sind natürlich hier besonders hellhörig, wenn Regierungsstellen sagen, nee, das nicht benutzen. Wenn sie es dann doch benutzen und irgendwas passiert, dann sind die Firmen haftbar. Also ich würde auch als Firma natürlich da genau überlegen, ob ich das entgegen der Datenschutzbehörde dann trotzdem nutzen würde. Also ich würde es nicht riskieren dann. Ne? Von daher mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Ne? Gut, so, jetzt komme ich mal zu App der Woche. Ja, da muss ich ein bisschen überlegen. Eigentlich sollte es ein Messaging-Client schon wieder einer werden. Ja, aber ich habe es da lieber gelassen, weil, nee, habe es ja schon gesagt, ne, war nicht überzeugt davon. Aber dann ist was anderes aufgetaucht, eine andere Geschichte. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich ja einen Desktop, ja, wieder. Und was fehlt denn? Ich hab eine Webcam. Wie soll ich denn Videotelefonie machen ohne Webcam? Ja, so sieht's aus. Und deswegen bin ich auf den Trichter gekommen. Mensch, da kannst du doch mal gucken, ob man das Smartphone nicht nehmen kann als Webcam. Genau so ist es. Egal, ob ihr jetzt euer aktuelles nehmt oder ein älteres Smartphone, das ihr einfach in euer lokales Netzwerk einbindet. Ja. Ihr müsst nur das Programm Droidcam Wireless Webcam installieren, also Droidcam. Da gibt es zwei Versionen, einmal eine kostenlose und einmal eine kostenpflichtige. Da komme ich noch zu den Unterschieden. Und dann auf eurem Computer geht auch, also nicht nur unter Windows, sondern auch auf Linux, könnt ihr dann entsprechend einen Client installieren. Und der verbindet sich dann mit dem Android-Gerät und bietet euch dann ein Video-Device an, das ihr mit normalen, ganz normalen Anwendungen eben ansteuern könnt. Das heißt, mit eurer Chat-Software oder VLC beispielsweise, ja, um dann eben das Android-Gerät als Webcam zu benutzen. Es funktioniert relativ gut, ja. Ist auch recht schmerzlos eingerichtet. Dabei kann man den Port auswählen und kriegt dann eben auch angezeigt, was man denn eben eingeben muss in Client, falls ihr das nicht automatisch erkennt. Und schon habt ihr dann eben Zugriff. Ihr könnt damit eben über Skype, Zoom, Teams oder eben auch andere Apps chatten, auch über einen Browser natürlich, und damit habt ihr dann quasi eine kostenlose Webcam, wenn ihr eh schon ein Smartphone habt. Jetzt könnt ihr denken, die Qualität ist natürlich viel, viel besser als bei normalen Webcam. Leider ist das nicht der Fall. Warum, was da die Gründe genau sind, kann ich nicht genau sagen. Die freie Version kann auf jeden Fall auch keine HD-Auflösung. Also von daher ein bisschen enttäuschend. Zur Not geht's. Ja. Die Vollversion kann eben immerhin 720p im HD-Modus darstellen. Und man kann auch die Frames pro Sekunde erhöhen, zweimal mehr Bilder pro Sekunde als bei der kostenlosen Version als Experimental Feature. Man hat eine Kamerasteuerung das ist dann als Verbesserung eben schon mal okay. Man hat auch eine IP-Kamera mit MJPEG-Zugang, das heißt, man kann auch über den Web, über einen ganz normalen Webbrowser die Kamera kontrollieren. Von daher könnt ihr mit Droidcam auch eine Überwachungskamera aufbauen, die ihr dann abfragen könnt. Ja. Sozusagen als Alternative für eine Ring-Kamera beispielsweise. Ja, nicht ganz, weil da fehlt eben die Anbindung an Amazon Echo. Da müsste man sich das eben selbst basteln. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber man kann da zumindest mal die Kamera dann abfragen. Wenn man im lokalen Netzwerk ist, ist es eh kein Problem. Zum Beispiel als Türkamera. Das müsst ihr mal ausprobieren. Das funktioniert ganz gut, wenn ihr einen ganz normalen, stinknormalen Türspion habt, wo ihr rausgucken könnt, um zu sehen, wer vor der Tür steht. Geht da mal mit dem Android-Gerät hin und haltet es genau auf die Linse. Voilà. Jetzt braucht ihr nur noch Halterung, ihn an die Tür zu machen. Ja, und schon habt ihr eine Webcam, die euch ermöglicht, sobald jemand klingelt beispielsweise, könnt ihr dann eben hier im Browser per Shortcut beispielsweise schnell im Android-Gerät eure Kamera aufrufen, könnt sehen, wer ist davor, ohne dass ihr euren Hintern von der Couch bewegen müsst, dann könnt ihr gleich sehen, ist der Nachbar, dann geh ich nicht hin. Ja. Oder, ist die Post nix, wie hin? Tja, geht alles. Super Geschichte, also von daher universell wieder einsetzbar, Droidcam und Droidcam Vollversion. Es gibt auch, Moment mal, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Droidcam und Droidcam X ist, glaube ich, die Vollversion. Droidcam X ist dann die die Vollversion mit, die eben auch die HD auflösen kann. Der einzige Nachteil, wie gesagt, ist, dass nur 720p Auflösung ist. Es ist mir ein Rätsel, warum die Android-Kameras könnten so viel bessere Qualität liefern. Ich weiß nicht, ob es da eine Übertragungsproblem gibt bei dem Senden übers Internet, ich weiß, oder beziehungsweise übers lokale Netzwerk, ich weiß nicht genau, was da der Hintergrund ist. Das müsste doch irgendwie gehen, also das ist sehr fraglich. Aber ansonsten ist es eine recht einfache, simpel gehaltene App, die eben den Zweck erfüllt und eben auch auf älteren Geräten läuft. Und deswegen könnt ihr eure alten Geräte beispielsweise nutzen, eben zum Beispiel als Überwachungskamera für einen Türspion oder eben simpel als Webcam für Videochats. Droidcam kostenlos im Play Store oder die Vollversion für 4,89 ebenfalls im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Die Links dazu und auch einige Links zu den Themen, natürlich die App der Woche, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und die gibt's, wenn ihr in eurem Podcast-Player irgendwie die Episodenbeschreibung aufklappt, ja, oder irgendwie dorthin kommt. Das ist ja immer anders bei jedem Client. Und dann findet ihr die entsprechenden Links. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.